Im Zusammenhang damit, dass jüngst in Hawaii der USA die Dreierbesprechung der Vizeaußenminister der USA, Japans und Südkoreas stattgefunden hatte, antwortete ein Sprecher des USA-Instituts beim TVRK-Außenministerium am 17. Juli auf die Fragen eines Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur wie folgt. Wie schon bekannt, setzen derzeit die USA ihre atomaren Schlagkräfte wie die atomgetriebenen U-Boote und strategischen Bomber in die koreanische Halbinsel ein und treiben die Lage auf der koreanischen Halbinsel und ihrer Umgebung an den Rand eines Krieges. Am 14. Juli hielten die USA in Hawaii mit Japan und Südkorea die vierte Dreierbesprechung der Vizeaußenminister ab. Auch diesmal redeten die USA wie gewöhnlich von der Drohung von der TVRK und versprachen, dass sie für die Sicherheit Japans und Südkoreas notwendige Maßnahmen weiterhin treffen würden. Es ist kein Zufall, dass genau dort, wo eben die Raketenalarmübung der USA, Japans und Südkoreas durchgeführt wurde, erneut diese Dreierbesprechung gegeben hatte. Es ist die lang gehegte Ambition der USA auf der koreanischen Halbinsel und in ihrer Umgebung, die Errichtung des Raketenabwehrsystems und die Fabrizierung des militärischen Dreiecks zu verwirklichen und somit diese Region militärisch unter ihrer Kontrolle zu haben. Die Machenschaften der USA zur Errichtung des Raketenabwehrsystems und der Versuch zur Bildung des militärischen Dreiecks sind eine äußerst gefährliche Handlung, die in der Region das strategische Gleichgewicht stören, für eine neue Struktur des Kalten Krieges sorgen und auf der koreanischen Halbinsel und in der Region einen Atomkrieg verursachen kann. Die USA, die mit dem Beschluss über die SAR-Stationierung in Südkorea eine Basis für die Errichtung des Raketenabwehrsystems geschaffen haben, wollen nun ihre Handlanger noch fester im Griff halten und richtig an die Bildung des militärischen Dreiecks gehen. Die diesmalige Dreierbesprechung der Vizeaußenminister ist ein Anlass, dass die Ambition der USA für die militärische Oberherrschaft über die Region und die Welt unverhohlen offenbart hat. Die Welt soll auf die Lageentwicklung auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien, wodurch die Verschwörung der USA und ihrer Handlanger eine neue Struktur des Kalten Krieges entsteht und die Gefahr des Atomkrieges droht, gebührendes Augenmerk richten. Wie schon bekannt, wird die TVRK die Maßnahme zur Verstärkung der selbstschützenden atomaren Abschreckungsfähigkeit für die grundlegende Beseitigung der Atomkriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel, in Nordostasien und der Welt weiter ergreifen und sie qualitativ und quantitativ auf höherem Niveau durchführen.